Kundgabe 1005. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.07.1939. Wissen aus Gott, Bestand in alle Ewigkeit. Beteiligung der Seelen am Unterricht. Dessen sollt ihr euch bewusst bleiben, dass der Ausgang jeglichen Wissens nur die ewige Gottheit ist und dass ihr, um recht belehrt zu werden, euch an ihn selbst wenden müsset. Und so ihr den Quell der Weisheit anderswo sucht, werdet ihr ihn nimmer finden. Daher wird, wer von Gott gelehret, in höchstem Wissen stehen, wogegen lückenhaft und unvollständig jedes Wissen ist, das anderen Ursprungs ist. Denn es wird Letzteres den leiblichen Tod nicht überdauern, Ersteres jedoch Bestand haben bis in alle Ewigkeit. Vernehmet ihr den Ruf aus der Höhe, so ist euch jegliche Gewähr gegeben, dass ihr den Kern der Wahrheit gefunden habt. Und ihr dürfet getrost auf diesen Grundwahrheiten aufbauen. Denn ihr müsset ja, als von Gott gelehrt, in der Wahrheit stehen. Doch wo sollte der Mensch die Garantie für die Wahrheit seines Wissens hernehmen, so diese lediglich erworben wurde durch menschlichen Verstand oder menschliches Lehren? Es ist der Vater die Liebe, der Sohn die Weisheit. Also vermittelt die göttliche Liebe allzeit die göttliche Weisheit seinem Kind. Denn der Vater, als Selbstweisheit, will diese kundtun denen, die aus ihm sind. Alles, was der Vater hat, will er seinem Kind geben. Also auch die ewige Wahrheit, die zu empfangen so überaus wertvoll ist. Ein Erdenkind, das in solchem Wissen steht, vermag unsagbar segensreichen Einfluss auszuüben auf viele Geschöpfe, sowohl auf Erden als auch im Jenseits. Es vermag zu geben noch und noch. Wer Verlangen trägt nach geistigem Wissen, kann bedacht werden durch das geistige Gabenempfangen der Erdenkind. Die Seelen im Jenseits machen sich eine solche Gelegenheit, sich Wissen anzueignen, noch eher zunutze als die Erdenmenschen, die oft völlig teilnahmslos an der ihnen gebotenen Gnade vorübergehen. Sie sind unsagbar beglückt, regelmäßigen Unterweisungen beiwohnen zu können und schöpfen daher ohne Unterlass wertvolles Geistesgut und belehren wiederum jene Seelen, die unfähig sind, sich ein geistiges Bild zu machen über Sinn und Zweck solcher Unterweisungen. Die Seelen erkennen auch die große Gnade, die ihnen gewährt wird, dass sie teilnehmen können an diesem Unterricht. Denn so das Wesen einmal die Weisheit Gottes erkannt hat, ist sein ganzes Streben ja nur auf diese gerichtet. Es möchte sich aneignen, alles Wissen, um so gestaltig zur Höhe zu gelangen, indem es sein Wissen nun wieder verwertet, um den anderen Seelen gleichfalls nach oben zu helfen. Und nur durch fortgesetztes Verfolgen der Lehrvorträge von oben zur Erde bereichert das Wesen im Jenseits sich selbst um dieses Wissen, das ihm den Aufstieg zur Höhe erleichtert. Die Menschen auf Erden aber gehen so oft achtlos daran vorüber, was ihnen im Jenseits größten Vorteil bieten könnte. Sie schenken Gehör den Ausführungen irdisch Lehrender und weisen die göttlichen Gaben ab. Und ihr Wissen wird daher mangelhaft sein und nicht wert, Ewigkeitsdauer zu haben. Denn die göttliche Sendung ist über alles erhaben und unantastbar. Und glücklich, der sie empfangen darf, aus der Hand des Vaters. Amen.